on behalf of every wrestler who wanted to be hardcore more than they wanted to be a superstar. On behalf of everyone who lived the dream, fought the fight, and never gave up hope. But what you are is a Kung Pao bitch. Morgen und herzlich willkommen zu Talk of Personality bei Cult of Personality Official. Mein Name ist Ricky und ich werde natürlich wie immer stimmlich begleitet von meinem kongenialen Partner live aus Hannover, Chris. Moin, moin, ihr Nasen. Ricky. Ja, Chris, Mensch. Lange haben wir uns nicht gehört. Ist, glaube ich, fast eine Woche her, oder? Ist, man könnte es da, warte mal. Also, warte mal, jetzt bin ich hier nach, ich habe mir alles aufgeschrieben. Wenn wir hier das wegschieben, warte, so, pass auf. Nö, bei mir sind es 7 Tage, Chris. Ich weiß nicht, wie du rechnest, aber, so. Ja, der kleine Karlauer zu Beginn. Und es wird nicht der letzte sein. Muss erlaubt sein. Genau. Was haben wir heute in der Sendung? Die Euro. Die Euro? Ich glaube, du bist. Im Hallenhalmer. Du bist, glaube ich, verrutscht in der Zeile. Auf Donnerstag. Das ist erst Donnerstag. Also natürlich. Na gut, dann machen wir jetzt Talk of Honor. No, das machen wir Talk of Honor. Ach nee, das habe ich ja erst Samstag. Oh Mann. Nee, dann mache ich jetzt Freestyle. Dann machen wir jetzt Talk of Personality. Also, so machen wir's. Natürlich, No Way Out. Raw. Hirsemanns Match der Woche. Randy Orton gibt's noch ein paar News. Haben wir alles mit dabei für euch. Und. Aber zuallererst, Chris, ich habe dir gestern, also das muss man an der Stelle erklären, in einem Privatgespräch, wie kann man es erklären? Also es sind zwei Menschen, die sich, sag ich mal, nicht nur flüchtig können. Ich würde fast schon sagen, die haben sich häufiger schon mal getroffen. Es ist eine eher ähnliche Beziehung. Ja, zumindest kennt man die Vornamen. Man muss sich nicht unbedingt mit den Vornamen ansprechen bei einem Privatgespräch. Das ist nicht Grundvoraussetzung. Aber es ist natürlich ratsam, wenn man den Vornamen kennt, weil ansonsten würde ich es fast nicht als Privatgespräch werten. Und in so einem Privatgespräch hab ich dir eine Mitteilung gemacht. Wie kann man eine Mitteilung erklären? Also es ist zum Beispiel, wenn man man hat ein dringendes Bedürfnis, jemandem etwas zu sagen, dann könnte man sich zum Beispiel folgenden Weg vorstellen, dass man ihn anruft. Die Variante haben wir genutzt. Und habe ich dir gesagt, Chris, habe ich gesagt, ich habe 2 Überraschungen für dich. Eine hast du schon bekommen. Ein Gedicht. Und die zweite, die folgt heute. Jetzt, kann man ja, Domian, sagen. Dann hau mal raus. Für die zweite Überraschung musst du allerdings leider die Bühne frei machen. Verstehst, was ich meine? Noch ja. Ja, das heißt, du musst jetzt, deinen Hörer daneben legen, du bist jetzt, steckst dir einen Nippel ins Ohr und hörst den Livestream. Ja, dann mache ich das doch. Okay, dann fange ich jetzt mal an, ja? Mhm. Extra für dich. Und ja, alle anderen, ihr könnt natürlich ganz normal zuhören. Gucken, was da rauskommt. Goedenavond, NH Dublin Hotel. Ik spreek met Sue. Van mij kan ik wie zijn? Hello, here's Ricky calling. Do you speak English? Yes, I do. How can I help you? Okay. Do you speak also a little bit German? Oh, no. Okay, then not at all. I'm sorry. No problem. We yes. make this in English. Yes. I want to visit you on yes. the weekend. And yes. But I have one question. I want to see the Euro Cup quarterfinals. Is this possible? Can I do this in your hotel? Okay. I'm not sure you can see it here, but here on the square, on the very nearby, because we are in the center, here you have many cafes yes. where you can watch football. Okay. And on which day are the Netherlands are playing in the Euro? Oh my God! I really don't know. Oh, can you ask can you give me someone that knows a little bit about football? Yes, I will connect you to my colleague. Just one minute. Okay. Thank you. Bye bye. Bye. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der mehr weiß. Wann Holland spielt hier. Im Viertelfinale. Will ich natürlich sehen, wenn ich schon mal nach Amsterdam gehe. Ist fast schon so eine Art Service. Puh. Ist ja nicht so, dass ich... Hello? Ist kein klassisches Abnehmgeräusch gewesen. Ja. Das ist ein schönes Hotel. Da ist man noch hautnah am Kunden. Zwei Ersatznummern habe ich übrigens noch. Hello? Ah, ich habe mich selber gehört. Ja. So, das führt ja zu nichts. Ich versuche einfach die nächste Nummer. Ja, das wird nichts mehr. Ja, toll. Noch nicht mal. Chris? Nee, den hört man gar nicht. Warte, ich muss mal. Chris? Chris? Chris! Ja, ich muss erstmal hier umswitchen und den. Ja, ich rufe jetzt nochmal die zweite Nummer an. Tschüss! Ja. Muss man ja dem Chris sagen, nicht, dass der enttäuscht ist, wenn ich mich hier nicht melde. Versuche es einfach nochmal. Willkommen bei Steel Gay Amsterdam. Hä? Noch ein Augenblick geduld, alstublieft. Was? Please hold the line. Okay. Steel Gay, volle pak met Frank. Hello, here's Ricky calling. Do you speak English? Yes. Also a little bit German? No. Okay, then we make this in English. I want to visit you on this weekend. Yes. But I have one question. Can I watch the Euro quarterfinals in your hotel? Oh, yeah. Okay. And I'm also a little bit a fan of the Netherlands. When are the Netherlands playing in this quarterfinals? On which day the Netherlands playing in the quarterfinals? In quarterfinals? Where are you from? I'm from Germany, and... From Germany. You're in the same pool as we are. Yes, and... Do you know the results of the pool? No results. I'm right back from Mexico. I have no results. Okay. Well, we're not in the quarterfinals. Oh, pardon? We're not in the quarterfinals. The Netherlands are not in the quarterfinals? Exactly. Not in the quarter. Ja. So. Chris, bist du wieder da? Chris! Ja. Hallo. Das war mein zweites Geschenk für dich. War für mich aber auch neu, dass wir nicht in den Quarterfinals sind. Ja, not in the Quarterfinals. Hätten wir das auch geklärt. So, schöne Eröffnung hier. Für mich muss ich erstmal binden. Hab ein bisschen geschwitzt, Chris. Erzähl mir doch mal, was du gedacht hast, nachdem du mit No Way Out fertig warst. Ja, das ist so ein Problem. Ich war während des gesamten Pay-Per-Views eigentlich ganz schön gehypt, weil die Crowd geil war. Aber dann ist ja immer noch das Ding, dass das Main Event immer von Cena bestritten wird, ne? Mir ging's das ist so ein Upturner, das glaubst du mir nicht. Doch, glaube ich dir natürlich. Doch, das glaubst du mir, stimmt. Okay, sorry. Also ganz ehrlich, ich fand es nicht direkt schlecht oder so. Also es war jetzt nicht irgendwie der schlimmste Pay-Per-View. Das Main Event oder den Pay-Per-View? Nee, mal insgesamt den Pay-Per-View. Fand ich jetzt nicht wirklich schlecht, aber ja, es war halt nichts Besonderes. Kaum Matches, die wirklich mich irgendwie interessiert hätten. Dazu kommen, wir kommen gleich noch dazu. Wir machen gleich noch ein Review, ne? Ja, jedes Match, jeder Move wird noch besprochen. Jeder Move wird noch besprochen. Ich habe hier noch so Audio-Zeitlupen, die ich dann einspielen werde. Also es wird alles sozusagen bis aufs Mark auseinandergenommen. Aber ich wollte kurz noch tatsächlich meinen Gesamteindruck sagen. Und ich wusste gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also wie ich das jetzt fand, Ich weiß genau, wie ich es beschreibe. Okay, sag's mal. Vielleicht sagst du jetzt genau das, was ich jetzt sagen wollte. Das glaube ich nicht. Und zwar, Du hattest ja diese komischen Matches, die ja gar nicht announced waren, wie dieses Fatal 4-Way Tag Team Match und dieses gute Nico Sin Cara. Ja, Sin Cara, und dann hattest du natürlich das WWE Championship Match, was natürlich announced war. Ja, ja, ist mir klar. Aber das waren alles irgendwie gute Matches. Sin Cara fand ich, das war ein scheiß Match, aber diese beiden Matches waren echt super und das Publikum konnte irgendwie gar nichts damit anfangen. Ey, da wird denen gutes Wrestling geboten und da habe ich mir gedacht, diese neue PG-Ära, die muss erst an gutes Wrestling gewöhnt werden, weil jahrelang haben sie nur irgendwie John Cena gesehen, ja, und Drecks-Promos und Scheißsegmente. Das sind die gar nicht mehr gewohnt, dass auch Wrestler gute Matches bestreiten können, die sie gar nicht kennen. Ja, es scheint. Weißt du, was ich meine? So. Ich weiß, was du meinst, aber ich wollte die Kunst des Wrestlings schätzen. Aber das tun sie nicht, weil sie Kinder sind. Darauf wollte ich nicht hinaus. Auch du, Lenny. Sondern ich wollte es tatsächlich irgendwie einkategorisieren, diesen Pay-Per-View. Und mir fiel einfach nicht ein, wie ich es kategorisieren kann. Jetzt pass aber auf, wie ich es dann, wer hat es mir dann gesagt, wie ich es finden muss? Brian Alvarez heute Mittag. Muss ich schon wieder erwähnen. Ja. Nein, pass auf, nein, ich habe wirklich überlegt, an was erinnert mich das? Und er hat es dann gesagt, das ist im Endeffekt alles typisches Raw-Niveau. Die Matches waren nicht besser als übliche Raw-Matches. Du hast auch nicht gewusst, welche Matches dann so als nächstes kommen. Es gab zwar ein paar sozusagen Meilensteine, die gesetzt wurden, aber so insgesamt war das einfach eine 3-Stunden-Raw-Ausgabe. Mit ein bisschen mehr Wrestling als Segmenten. Meinst du, weil es da auch eine Promo mit zum Beispiel Triple H gab? Genau. Ja? Also das Pay-Per-View-Feeling war nicht so direkt da. Nee, pass mal auf, bei mir war es genau das. Ich hatte irgendwie Pay-Per-View-Feeling. Na, was hast du denn für Erwartungen gehabt? Gar keine. Ich habe die Card gesehen und da unter anderem so ein Tuxedo-Match und so ein Scheiß. Da habe ich mir gedacht, okay, das wird ein Durchschnitts-Pay-Per-View, aber ich fand den gut. Der Opener war super. Ja. Gehen wir mal gleich in Medias Res. Nee, wir machen jetzt kein Review. Nein, wir machen kein Review. Aber du sagst es ja gerade mit dem Opener. Fandest du es gut? Ich will die Diskussion nicht anfangen, aber fandest du es gut, World Heavyweight Championship Match? Wir machen jetzt keine Diskussion, ob ein World Title in Opener. Nee, einfach nur prinzipiell. Für uns ist es ja sowieso der IC-Title, ne? Das ist im Endeffekt, ja, das stimmt. Es ist der IC-Title. Mit Card-Titel. Aber fandest du es grundsätzlich okay? Oder hättest du gedacht, naja, also, da hätte man auch mit, keine Ahnung, mit was anfangen können? Hunico und Sin Cara, aber es wäre unannounced. Das war ein schöner Kickoff für die Show, für den Abend. Die Crowd war sowieso richtig geil. Und da hast du gesehen, dass Dolph Ziggler Main Event ist. Der Typ ist super. Der Typ ist einfach super geil. So, und dann gucke ich den Pay-Per-View zu Ende, bereite mich auf diese Sendung vor. Muss ich selbst ein bisschen lachen. Also schon Montagnacht bereitet sich der Chris auf diese Sendung vor. Das ist großartig. So, und dann lese ich, dass Big Show zu SmackDown wieder zurückkehren soll, um ins Main Event zu gehen. Da habe ich mir eine Rübe geschlagen und habe mir gedacht, ihr rafft wirklich nicht, die Idioten. Ja, also Du hast jetzt das Spotlight ihm gegeben. Er hat es genutzt, ja, obwohl er das Match nicht gewonnen hat. Er hat doch ein super Match abgeliefert. Ja, ich fand aber die zwei ersten Matches von den beiden besser. Ja. Aber es war okay. Aber das war auch nicht schlecht jetzt. Nein, es war nicht schlecht. Ich habe von Dolph Ziggler selten schlechte Matches gesehen. Und auch von Sheamus, muss man dazu sagen. Fand ich auch gut, ja. Ja, aber... pass mal auf. Und dann, wie erklärst du dir das? Na, ich wollte erst mal sagen, dass ich eigentlich das ähnlich sehe wie du. Und dass es der perfekte Zeitpunkt gewesen wäre, dass Dolph Ziggler heute den Titel gewinnt. Nicht heute, sondern bei No Way Out, ist schon klar, ihr Deppen. Aber auf jeden Fall wäre es der perfekte Zeitpunkt gewesen, Ziggler den Titel zu geben. Und... die Crowd war auf jeden Fall pro Ziggler in diesem Match. Hot, sagt man, ne? Ja, hot. Absolut auf Ziggler fixiert, das war ihr Mann. Und das hätte schöne Bilder geben können. Dolph Ziggler mit dem Titel und mein Gott, dann lass ihm halt bis zum SummerSlam die Fehde mit Sheamus schlimmer als Ricardo Rodriguez wird es auch nicht werden. Weil das Problem ist mit Ricardo Rodriguez, ich mag ihn an sich, ja, aber so richtig, also dieses Level, das er hatte um WrestleMania 27 rum, da fehlt noch so viel bei Ricardo Rodriguez aktuell. Und Sheamus ist eben auch nicht auf so einem hohen Level. Ich habe das bei der Countdown-Show schon angesprochen. Ich finde, das ist der schwächste World Champion der letzten Monate, 12 Monate, sage ich mal so. Er gewinnt ja seine Matches, aber so von meinem Gefühl ist es für mich der schlechteste seit den letzten 12 Monaten. Also seit Edge auf jeden Fall. Wer war vor Edge? Von wem hat Edge? Von Kane hat er den Titel geholt. Ja, also Kane war auf einem ähnlichen Scheißniveau. Genau. So die sind beide auf dem gleichen Scheißniveau, Kane und Sheamus. Und mein Gott, dann gib halt Dolph Ziggler den Titel, dass er gute Matches sein kann. Das wissen wir alle. Aber so läuft das Geschäft nicht in der WWE. So läuft das fucking Geschäft nicht. Ist ja eigentlich aber ein Widerspruch, weil ist ein Widerspruch. Ziggler ist der Typ schlechthin, den du eigentlich auch gut vermarkten könntest. Als Face, ja. Na, auch als Heel. Ja. Kannst du auch. Also ich bin mir sicher, dass Sheamus und Dolph Ziggler nicht mit den Vorzeichen, dass sie schon zwei Matches hatten, in dem Dolph Ziggler von Sheamus besiegt wurde, aber dass du mit den beiden eine schöne Fehde zumindest über den Sommer hinbekommen könntest. Vielleicht sogar eine bessere als aktuell mit Del Rio, weil irgendwie so richtig in die Gänge ist er seit seiner Verletzungspause nicht gekommen. Überhaupt nicht, will ihn überhaupt nicht runtermachen, er bietet solide Leistungen, aber es ist einfach nicht auf dem Niveau eines World Champions. Also das, ich war nicht enttäuscht von dem Match, aber im Endeffekt dann doch ein bisschen, weil halt eben, ich habe tatsächlich gehofft, dass Ziggler gewinnt, obwohl ich es hätte besser wissen müssen, aber... Ja, dass er gewinnt, war ja klar, dass Sheamus gewinnt. Nee, ich wollte, ja, und ich habe aber gehofft, dass Ziggler gewinnt. Habe ich auch nicht gehofft, weil es wird nicht so sein. Sie wollen Sheamus ewig lange als Champion darbieten, da bin ich mir sicher, um ihn als Face des SmackDown-Brands irgendwie zu etablieren. Und ja, es hieß aber, dass eigentlich so die Pläne waren, dass Orton beim SummerSlam den Titel gewinnt von Sheamus. Ja. Ja, das ist ja auch noch ein bisschen hin bis zum. Ja, gut, aber es wieder ewig lange ist sowas wie Punk. Ja, das ist auch so eine Geschichte, ne? Von WrestleMania bis zum SummerSlam finde ich es noch nicht so ewig lange. Und vor allen Dingen, ja, weißt du, an was ich es viel eher messe? Es ist gar nicht die Länge eines Titelruns, nicht unbedingt auch, aber nicht unbedingt, sondern die Intensität der Storys. Mhm. Und da ist halt bei Sheamus mal absolut zero. Das mit Daniel Bryan war im Endeffekt durch. Es wurde dann zwar noch mal dieses Three Out of Two Falls. Das, was noch immer, also wo sie heute noch keinen Sieger gefunden haben, komischerweise. Ja. Nee, aber das haben sie dann noch so ein bisschen künstlich da in die Länge gezogen. Aber ansonsten hat Sheamus dann dieses Fatal 4-Way-Match gehabt. Und dann kam doch schon die Geschichte jetzt, oder? Ja. Also, und das ist alles... Ja, mit Del Rio dann und dann, ja. Ja, und jetzt, wenn tatsächlich Big Show kommt, was du ja angesprochen hast, wenn tatsächlich Big Show kommt, es tut mir wirklich leid, aber Big Show... ist okay von mir aus für einmal so eine Geschichte wie bei No Way Out im Main Event, aber an und für sich ist Big Show für mich kein, den ich noch im Main Event sehen muss. Ich finde ihn sehr gut, aber... Ja, es ist... Ja, der ist so wie Kane, ne? Der geht immer. Naja, eben nicht. Er geht in immer mal wieder, würde ich sagen. Ja, er geht immer. Also, damit meine ich nicht, dass er immer Main Event sein soll, sondern wenn du Not hast im Main Event oder wenn du mal wieder eine Abwechslung bringen willst, dann schmeißt du den mal ins Main Event. Und es geht immer. Das ja, genau. Aber nicht jetzt ihn etablieren im Main Event und so einen Scheiß jetzt bei SmackDown. Nee, das, ich hoffe auch nicht, dass es passieren wird, aber das wird uns nicht. Ich sehe schon eine Fehde Orton gegen Big Show. Ja, juhu. Das wird dann auch kommen. Gegen wen soll er dann fäden nach dem SummerSlam? Ja, Orton, da gab es ja lange die Spekulation, das können wir vielleicht hier kurz mal vorziehen. Was war jetzt sein Problem? Wie ist das Zeug, was er eigentlich hätte nehmen sollen? Diabaol oder was war das nochmal? Irgend so ein Dreck, was diese komische... Paracetamol, genau, was diese Lucha Libre-Seite da verbreitet hat. Super Lucha oder wie die hießen. Und da haben wir ja letzte Woche schon so ein bisschen dran gezweifelt an die Glaubwürdigkeit dieser Seite. Und prompt einen Tag später recht bekommen, denn ein erhöhter... Chris, was war da nochmal die Ursache? Testosteron-Level war erhöht von Randy Orton. Bist du überhaupt nicht vorbereitet hier? Testosteronwert. So. Verunreinigtes Mittel sei schuld gewesen. Ein verunreinigtes Mittel, das muss man sich echt mal vorstellen. Okay. Aber ja, mal sehen, wie viele Geschichten sich Randy noch ausdenkt, ne? Wie viel waren es bei dem UFC-Typen? Der hat vielleicht, genau, ich wollte gerade sagen, der hat vielleicht denselben Berater wie Alistair Overeem. Die nächste ist dann, dass er keinen mehr hochkriegt. Und dann kommt noch die Geschichte, dass ein Bekannter ihm gesagt hat, geh doch mal zu dem Arzt, der gibt dir irgendwas und du bist gesund. Und ja, dann kriegt er eine Plauze wie Frank Mir. Aber trotzdem noch ein cooler Typ mit einer, ansehnlichen Frau. Aber was ich sagen wollte, Orton ist ja jetzt wieder bestätigt. Findest du Ortons Frau hübsch? Ortons Frau? Nö, das ist so eine normale. Das ist so eine normale, ja. Ne? Die ist so ist da. Eine Milf, genau. Eine Milf. Nur weil sie eine Milf ist, ist sie ja keine Milf. Doch. Verstehst du, was ich meine? Eine geile Hausfrau. Weißt du, was Milf heißt eigentlich? Das hatte ich Tobi schon mal gefragt. Ja, du, mit so einem Scheiß beschäftige ich mich nicht. Ich habe meine... Ja, als wenn ich und Tobi jetzt da hingehen im Internet und... Oh, was heißt denn das jetzt? Das weiß jeder. Naja, dann schön für euch. Ich kann dir sagen, was ein Teen ist oder so, aber bei Milf, da habe ich nichts mit zu tun. Tut mir echt leid, aber höre ich halt ab und zu bei euch. Nee, aber pass mal auf, was ich doch sagen wollte. Orton ist ja jetzt dann wieder doch bestätigt für die nächsten Shows. Hausshows und auch Live-Events. Also scheint doch nicht so zu sein, dass man ihm über die Sperre hinaus einen Auftritt untersagt. Schmoren lassen will. Aber ich auch gelesen in letzter Zeit. Auch wieder dummes Gequatsche. Schmoren lassen. Das ist auch wieder dummes Gequatsche gewesen. Diese Newsseiten, ist dir das mal aufgefallen? Man liest ständig diese verfickten Newsseiten und da labern irgendwelche Vollidioten oder schreiben da ihren Scheiß dahin und wir labern hier darüber und im Endeffekt haben die genauso viel nicht Ahnung wie wir. Also deswegen können wir ja unsere News jetzt hier mal raushauen. Leute, ihr werdet's nicht glauben, aber der neue Raw GM steht schon fest. Chris, ich habe da interne Informationen. Ich kann's mir denken, es war ja die WWDC, ist es jetzt ein Retina-Notebook? Ich sag dir, wer es wird. Ah, verdammt. Paul Heyman wird der neue Raw GM. Tja, ist ja toll. Ja, so, das war unsere News für diesen Tag. Kommen wir weiter hier bei No Way Out, was ich noch fragen wollte. Wie fandst du die Boring Chance bei Santino Marella gegen Ricardo Rodriguez? Ja, es war abzusehen, ne? Also, aber die Crowd hat ja noch versucht, irgendwie irgendwas Cheesiges an dem Match abzugewinnen, aber irgendwann ist auch genug, du. Irgendwann ist auch genug. Schwere Kost. War schwere Kost. Es war schwere Kost, ja. Es war ein fast so schlimm wie jedes Cena-Match. Weil das nächste, was ich mir für No Way Out hier notiert habe, wurde uns, glaube ich, als Frage auch übermittelt. Tatsächlich wurde uns eine Frage gestellt. Eigentlich wollten wir ja Fragen erst bei der Q&A-Session arbeiten. Aber die ist so tagesaktuell, habe ich mir gedacht, die nehmen wir einfach mit rein, oder? Chris, bist du noch da? Ich bin nicht mehr da, nein. Okay, das ist gut. Und zwar hat uns Nico Lück, verstehst du, zurück zu Lück, eine Frage geschickt. Und zwar, ob wir denken, dass... Du fandest meinen Gag mit dem Retina-Display scheiße? Ich hab's nicht verstanden. Das war doch diese Messe da von Apple. Ja, WWDC. Ja. Und was hat das jetzt Retina-Display? Verstehe nicht. Ja, mit dem Notebook von Raw. Das ist da jetzt ein... Ach so, okay, ja. Ja, ja, war gut. Mann! Fand's lustig. Ich habe aber eine Idee, wie wir die Sendung ein bisschen peppiger machen können. Ab nächster Woche gucke ich kein Raw mehr. Okay, genau, das ist eine gute Idee. Ist das was? Ja, guckst du nur noch TNA und ich Raw? Und dann würde ich sagen, dass wir die komplette Sendung mit so einer Salsa-Musik unterlegen. So, dann ist super. Also, pass auf. Nico will von uns wissen, ob wir denken, dass die Tag Team Division jetzt wieder so ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken wird. Und... Das war nur Mittel zum Zweck. Und... den Rest machen wir einfach nachher. Und dazu habe ich mir nämlich Notizen gemacht. Ich habe nämlich aufgeschrieben, Justin Gabriel und Tyson Kidd, Fragezeichen. Und ist die Primetime-Players. Technisch das beste Tag Team, was wo gibt. Ist großartig, oder? Das ist ja super. Aber auch super ist das. Aber auch die Usos, also überhaupt Usos auch. Für mich eines der besten Matches bei No Way Out, dieses Fatal 4-Way Tag Team Match. Hm? Ja, ja. Siehst du auch so? Was denkst du denn hier, Justin Gabriel, Tyson Kidd, meinst du, da kommt noch irgendwas bei denen? Wenn sie eine dickere Division aufbauen, dann ja. Mit so mehreren Multi-Man-Matches auch gerne mal wieder so ein TLC-Match, ja, wie damals mit den Dudleys, Hardys und Christian und Edge. Aber sonst haben die halt so viel Charisma wie andere Podcaster. Aber es gab doch mal die Spekulationen so rund um WrestleMania, dass Tyson Kidd und Justin Gabriel für einen größeren Push vorgesehen sein sollen. Das mag sein, ja. Im Tag Team-Bereich. An und für sich kann ich mir gut vorstellen. Das mag sein, dass das LuchaLibre.com so geschrieben hat. TOH, Super Lucha. Also pass mal auf. Und, die Super Lucha. Die Super Lucha, schön. Schön. Der war nicht gut. Der war gut, ne? Was hältst du von den neuen Number One Contender? Wer sind eigentlich die Tag Team Champions nochmal? Die Primetime. Wer die Tag Team Champions sind, ja, weiß man nicht. Weiß man so richtig nicht, wer aktuell Tag Team Champion ist. Aber auf jeden Fall. Es ist Kofi und mal Zack Ryder. Ja. Brutus Clay. Brodius Clay. Und meine Horrorvision. Little Jimmy. Ja, das ist noch meine Horrorversion, dass R-Truth sagt, er kann nicht antreten, aber Little Jimmy hilft aus. Das wäre natürlich noch, gib ihm bloß nicht solche Ideen. Aber wir müssen, glaube ich, über das Wichtigste, über den Farbklecks von diesem Segment oder von diesem Match reden. AW. Ist der Typ cool? Ich mag ihn, aber ich... Typ ist so cool. Ja, aber ich versuche mich überhaupt nicht mehr in ihn, da irgendwie, drauf zu freuen, weil jedes Mal wäre ich wieder enttäuscht, wenn ich dann drinne bin in der Geschichte mit AW, dann ist er wieder weg. Ja. Und ich hoffe, dass ich es jetzt mal durchziehe mit dem Primetime. Schisse. Sag mal, ey, das gibt's doch überhaupt nicht. Verdammte Scheiße! Das war das erste Mal seit 20 Jahren, dass ich mich versprochen habe. So ein Dreck. Das kann überhaupt nicht wahr sein. Ich mache so lange schon Podcasts. Es ist mir zum ersten Mal passiert, dass ich mich versprochen habe. So ein Scheiß, ey. Wie findest du die Primetime-Players? Ist das ein Tag-Team, das dir gefällt? Also, ich kann jetzt nur, wenn du mich fragst und ich auf diese Frage ehrlich antworte, würde ich sagen, die Primetime-Players sind die gottverlassensten Pissflitschen, die ich jemals in irgendeiner Tag-Team-Division, in irgendeiner Millions Promotion gesehen habe. Millions of Dollars. Millions of Dollars. Millions of Dollars. Ich finde sie aber gar nicht so schlecht. Naja, Darren Young hat da schon mal nicht mehr seine Haarspange im Kopf drin. Heute schon. Heute bei Raw hat er sie drinnen gehabt wieder. Das stimmt. Ricky. Schön, niedlich. Ich mag die tatsächlich, die Primetime-Players. Ja, ist nicht jetzt. Nicht aber unbedingt. Was magst du denn an denen? Jetzt lass mich mal genau überlegen. Also es ist nicht die In-Ring-Skills, aber ich finde die Mischung zwischen Entertainment und und Cheesiness. Ja, das passt da. Es ist auf einem Level, komme ich mit klar. Aber ich sag gleich dazu: Für eine ernsthafte Tag-Team-Division ist das natürlich auch nicht unbedingt das Tag-Team, das ich mit einem Titel sehen will. Aber ich glaube, dass du die beiden definitiv besser präsentieren kannst bei Raw als Kofi Kingston und R-Truth. Liegt jetzt nicht an Kofi Kingston, sage ich gleich dazu, und auch besser als Epico und Primo. Und ja, das sowieso immer. Epico und Primo finde ich als Tag-Team ähnlich wie die Usos großartig. Wir sprechen jetzt nicht über die Wrestling-Skills, wir sprechen jetzt da als Gesamtpaket. Ja, wurde ich ja kritisiert, dass ich da eine falsche Herangehensweise habe und deswegen, siehste, spreche ich jetzt vom Gesamtpaket. Übrigens, wer nicht weiß, von was ich rede, am Samstag, aktuell steht die Uhrzeit noch auf 20 Uhr, aber ich werde das wahrscheinlich auf 18 Uhr vorversetzen, denn es ist da ein Viertelfinale ohne Holland. Das möchte ich gerne dann nämlich sehen. Gibt's die große Diskussionsrunde hier bei Cult of Personality? Reality Check mit Heiko. Und die Sendung heißt Let's Go Cena, Cena Sucks. Das soll nicht nur um John Cena gehen, sondern eigentlich so um diese ganze Ausrichtung der WWE. Also welche Leute gepusht werden, welche nicht, etc. pp. Also mal ein Thema, was wir beide noch Gott sei Dank nie angesprochen haben. Genau. Ja. Und alle, übrigens, das, auf was ich jetzt hinaus wollte, Chris, denn du magst ja so gerne, wenn ich sage tatsächlich. Es sagen alle. Es kann bei warum? Der Rede, es kann warum? Bei warum? Ist doch mir scheißegal. Es kann bei der Reality-Check-Ausgabe angerufen werden. Jeder kann mit teilnehmen, das wird großartig und mitdiskutieren. Ich hoffe, dass ihr das auch tun werdet. Und dann einfach mal eure Meinung zur aktuellen Lage, wie die WWE ihre Topstars aussucht und dann eben konsequent oder inkonsequent pusht. Darum wird's gehen. Könnte ich mir ganz schön vorstellen. Wenn sie jetzt schon wieder bei den Bodybuildern suchen, dann weißt du ja, wonach die ihre Stars aussuchen. Na gut, widerspricht natürlich ein CM Punk, der jetzt seit Monaten Titelträger ist. Weil der ist ja jetzt nicht so gesegnet vom Körper her. Nee, aber das stimmt. Jetzt, da hast du natürlich völlig recht. Ja, klar, habe ich da recht. 15 Main Events waren ja von ihm beim Pay-Per-View, ne? Triple H, habe ich geschrieben, geht mir tierisch auf den Sack. Wie fandst du das Segment? Enttäuschend. Da habe ich mir mehr irgendwie von verhofft. Das wirkt kurzfristig. Dass er jetzt ein Ass-Kicker ist und ein Fighter. Es wirkt kurzfristig es wirkt total unwichtig und kurzfristig umgeändert. Es war halt null Impact irgendwie. Es hat auch keinen interessiert da in der Halle, dass jetzt SummerSlam da ein Match stattfinden soll. Klar, ja, warum auch? Ja, das stimmt. Triple Obwohl H. die Crowd so hot war und so gut drauf, hat das wiederum keinen interessiert. Ja, klar, da treffen zwei Loser aufeinander. Brock Lesnar verliert gegen die letzte Pfeife John Cena und Triple H wird von einem alten Mann fertig gemacht bei WrestleMania. Wen juckt's? Ja, ich weiß, es war hart. Es war hart, aber... Das war jetzt aber ein hartes Statement. Ich weiß, aber weil Triple H so tierisch auf den Sack geht, ganz ehrlich, er geht mir so wahnsinnig auf den Sack, auch wie er dann seine Stimme da so noch bewusst noch tiefer in den Keller gedrückt hat und geredet hat, wie so ein... Ich weiß gar nicht, wer redet denn so? Also irgendwie, nee, darüber macht man keine Witze, aber... Also ich fand's echt wirklich schlecht. Wirklich schlecht für so einen wichtigen Spot, für so einen wichtigen Main Event beim SummerSlam, fand ich's richtig schlecht. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass wieder in dem Hype-Video am Anfang von No Way Out oder No Escape oder wie auch immer, dass es da wieder nur das Cena-Match war, welches irgendwie beleuchtet wurde? Ja, aber während der Show wurde ja dann noch auf die anderen Matches. Du meinst darum geht's ja nicht. Nee, ist mir nicht bewusst aufgefallen, aber wenn du es jetzt so sagst, wird's so sein. So vor der Show, wenn diese coolen Clips immer kommen, nur Cena. Es ist, ach komm. Ja gut, wie gesagt, das wird am Samstag zu diskutieren sein, was da das Problem ist. Ich sehe es genauso wie du. Ich kann's einfach nicht nachvollziehen. Aber egal, ich möchte jetzt noch gar nicht so weit darüber diskutieren. Dann kam was, also Wie macht man das jetzt? Also pass mal auf. Also ich persönlich finde ja, dass man aus der Story zwischen Hunico und Sin Cara hätte viel, viel mehr machen können. Also einfach die ganze History, die die beiden hatten, also wirklich History, dann dieses Sin Cara gegen Sin Cara Match und jetzt bringt man ihn zurück, stellt ihn gegen Hunico und das passiert letzten Endes so random, wie Ryback seine Gegner zugeteilt bekommt. Mhm. Völlig unwichtig und es interessiert sich auch keiner dafür, auch in der Halle nicht. Nee, wurde auch leise boring gechantet. Ja, aber wieso macht man daraus nicht mehr? Man hat doch hier wirklich die besten Grundlagen für eine Storyline. Wieso nutzen die das nicht? Keine Ahnung, kann ich dir wirklich nicht sagen. Aber ist doch, wirklich, das kotzt einen nicht. Doch an. Warum gab es dieses Match? Erklär mir mal einen Grund. Nee, zum Spaß. Für wen denn? Wem hat es denn Spaß gemacht? Ja, sie dachten dem Publikum. Ja. Das ist einfach scheiße. Und dasselbe Match habe ich auch schon gesehen unter der Woche. Ich bezahle für einen Pay-Per-View, dass mir Matches präsentiert werden, die ich sowieso... Ja, das wurde ja nicht angekündigt. Ja, dann verdammte Scheiße, ich will es trotzdem nicht sehen. Weil es halt einfach unwichtig ist. Es hat keine Story, Ja, das ist ja mal so eine Sache. Ey, Chris, kannst du auch genauso sagen. Nee, nein, lass ich nicht gelten. Weil früher, und ich rede jetzt noch nicht mal von 2000, dann gab es ein Pay-Per-View, da gab es 5 bis 8 Matches, je nachdem. Und wenn eins ohne Storyline war, hat man darüber 20 Minuten geredet. Heute hast du, das war ja jetzt noch viel angekündigt, was wir für diesen Pay-Per-View hatten. Wir hatten, glaube ich, 5 oder 6 Matches angekündigt, aber wir hatten ja auch in letzter Zeit mal nur 4 Matches, die angekündigt worden sind. Und Der Rest wurde dann einfach auf die Karte geschmissen, so hier, friss und stirb, ist uns egal. Es zählt eh nur John Cena. Alles andere ist uns eh wurscht. Weil das ist die einzige Begründung dafür. Ja, das ist halt die große John Cena und Freunde-Show, ne? Das ist die einzige Begründung dafür, die WWE glaubt, dass sie sowieso nur mit John Cena Pay-Per-Views verkauft und alles andere ist völlig egal. Ist aber scheißegal. Ich hab gehört, dass John Cena auch nur ein Mensch ist, glaube ich. Und der kann sich, ich glaube es nur, auch verletzen. Und das schätze ich nur so, dass er auch altert und irgendwann aufhören muss. Und ich weiß nicht, ob sich die WWE dem so bewusst ist. Ja, die denken halt, dann nehmen wir einfach den Nächsten und pushen den bis ins Nirvana. Aber ja, wenn sie eins kann man ja John Cena nicht absprechen. Auf Halde haben, gerne. Naja, man darf ja ihm eins nicht absprechen. Er hat ja schon Charisma. Und das gewisse Etwas, also das kannst du wahrscheinlich nicht mit jedem machen, den bis in den Himmel pushen, so wie es mit John Cena funktioniert. Und da stehen sie auf dem Mais. Von mir. Nee, weil ich mich da insgesamt immer wieder frage, wie sich das so vorstellen in Zukunft. Das, was du jetzt angesprochen hast. Weil CM Punk ist auch absehbar, dass der nicht noch 20 Jahre im Ring stehen wird. Das ist ja die eigentliche Nummer 2, hieß es zuletzt. Sheamus ist auch schon über 30. Ja. Gut, aus dem kannst du bestimmt noch gute 5 bis 10 Jahre rausholen. Sag ich jetzt mal so. Bei Randy Orton weiß man nie. Noch einmal außersehen verunreinigtes Mittel ist er weg vom Fenster. Ja, einmal Ibuprofen und dann ist er weg. Ist er weg? So, wen hast du denn dann? So, und dann wird's wirklich schwierig. Und dann musst du ganz tief graben und dann musst du einen Dean Ambrose irgendwie raushauen. Den kannst du wahrscheinlich dann nicht irgendwie face. Das ist so ein Stone Cold Ding, glaube ich. Wenn du den richtig ins Main Event pushen willst, das ist so ein Tweener Ding. Dann hast du einen Tyler Black. Hat auch ein mega Wrestling-Skill. Ja, und verliert gegen Jinder Mahal. Verliert gegen Jinder Mahal, zu Recht. Nein. Ja, zu Recht im Arsch, Alter. Das ist auch wieder das. Da hast du keinen. Del Rio ist 35. Ja, Del Rio. Wie gesagt, der hat nicht, das ist nicht so, das, der ist schon okay, aber das sind alles keine Leute, die diese Company mal tragen können. Du kannst auch kein Mexikaner als, ist klar. Aber, nee, fällt dir da etwas ein? Klar. Was man da machen kann. The Miz? Nee, The Miz auch nicht. Also ich weiß nicht, ob damals bei Cena das den Leuten von der WWE sofort klar war. Hier haben wir jemanden, den können wir bis in den Himmel pushen und das könnte klappen. Keine Ahnung. Für mich persönlich war es damals nicht klar. Also ich fand ihn okay, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er mal so einen Hulk Hogan-Status erreichen wird. Deswegen ist kannst du ja auch wissen. Da ist, denke ich mal... Auch das konnte die WWE nicht wissen. Naja, man weiß es nicht. Also von daher könnte ich mir natürlich schon vorstellen, dass aktuell schon irgendjemand rumläuft, mit dem wir jetzt überhaupt nicht rechnen. Sowas kann ich mir natürlich schon vorstellen, aber ansonsten sehe ich das große Problem bei der WWE, dass sie nicht so richtig mit der Zeit gehen, dass sie immer noch diesen Fokus haben auf große Leute, es müssen große Leute sein, die diese Company tragen, es müssen diese Big Men sein und so richtig Vertrauen in so Kandidaten wie ein CM Punk oder Daniel Bryan haben sie, glaube ich, nicht. Auch wenn die aktuell da mitmischen, aber das beste Beispiel ist halt eben seit, keine Ahnung wie vielen Monaten mittlerweile, kein World Title mehr, Main Event, das sagt alles. Also so richtig Vertrauen haben sie in die Leute nicht. Und die Storyline hätte es zum Beispiel verdient. Die fand ich nämlich definitiv besser, also die AJ-Storyline mit Kane, Bryan und Punk, als hier Big Show gegen John Cena. Ja, absolut. Aber dazu kommen wir später. Absolut. Jetzt kommen wir erstmal hier zu diesem Punk-Match, du hast vorhin schon gesagt mit den Video-Packages und ich fand das Video-Package für den Kampf, fand ich großartig. Kannst du dich daran noch ein bisschen erinnern? Vage, weil das sind immer so Momente, wo ich dann immer aufstehe und irgendwie... Onania, okay. Ja, aber das war wirklich gut. Das war wirklich gut. Also großartig, war wahrscheinlich wieder derselbe Typ, der die UFC-Fan ist, der auch dieses Lesnar-Teil gemacht hat. Also muss man wirklich mal sagen, das kann die WWE übrigens, Promo-Videos schnippen. Ja, ja. Du bist ja Cineast, sage ich in jeder Sendung. Ja, wollen wir da gleich mal einen Querverweis machen? Ich weiß nicht welchen, aber gerne. Na, Vicky, du warst doch gestern on the air. Ach so. Ja, du warst doch gestern on the air. On the air war ich gestern, stimmt, bei? Was bei war den Watch Guys, die es ab morgen Abend auch online zum Download gibt. Genau, oder warst du live dabei, per Telefon? Per Telefon, hab Blutsbrüders reviewed. Ja, du hast 7 von 10 Popcorn-Rollen gegeben, ne? Ganz genau, 7 von 10 Popcorn-Rollen und so ein Besen, also gibt's noch so, das ist so ein halber Punkt, so ein Besen, mit dem die diese Popcorn-Reste in da gibt's auch diese Kehrbleche, die mit Stiel so ganz hoch sind. Und das kann dann sich so einklappen. Ist der halbe Punkt dann, sozusagen. Mhm. Ja, also geiles Video-Package auf jeden Fall. Und, ich weiß nicht, ist dir aufgefallen, oder ist nur mir das aufgefallen, dass Daniel Bryan den Headbutt gezeigt hat, den sonst immer Chris Benoit gezeigt hat? Das ist doch so ein, das war doch... Naja, den zeigt er ja immer. Hat er schon öfters echt? Gezeigt. Hat er wirklich schon öfters gezeigt? Ja, ja, ja, ja. Ich hab das überhaupt nicht so auf der Rechnung gehabt. Aber er hat noch nie so einen gezeigt, wo er so weit gesegelt ist. Gesegelt ist, das ist schön. Nee, aber ansonsten war das Match gut. Also kann man, die haben das Maximum rausgeholt aus Kane beide. Ja, absolut. Ich fand das auch großartig, wo Kane da so kniend im Ring lag und Punk und Bryan nacheinander ihn gegen die Brust gekickt haben und dann die ganzen Fans yes, yes, yes gechantet haben. Das fand ich super. Das sind diese Momente, dafür gucke ich noch Wrestling. Dafür gucke ich noch Wrestling. Du hast aber wieder gesehen, dass es bei No Way Out eine Smart Mark Crowd war. Ja, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall deutlich Smart Markiger als sonst. Ja, aber wäre das nicht schön, wenn es das wieder bei Raw gäbe? Tja, dazu kommen wir vielleicht nachher noch. aber um kurz nochmal bei dem Match zu bleiben, ich weiß nicht, aber bei diesem Match hatte ich zum ersten, also erstmal muss ich dazu sagen, wir hatten nach, wann war das denn, nach dem, wie hieß der letzte Pay-Per-View, Over the Limit, ja gesagt, dass es vielleicht nicht die beste Idee ist, Kane da mit reinzustecken. Also von der Matchqualität. Das muss man sagen, es ist schon deutlich schlechter. Vertan. Nee, es ist schon deutlich schlechter als das No-Way-Out-Match. Aber es ist nicht so schlecht, wie ich dachte. Nee, wir haben uns dabei vertan, dass Kane grundsätzlich der Storyline schlecht tut. Es war ja wirklich ganz interessant dann am Ende in den letzten 2 Wochen. Ja, ja. Ja, oder nicht? Wir haben auf jeden Fall gedacht, dass es auf jeden Fall crappy und ungewollt komisch wird. Ja, genau. Okay, da gibt ja, da hast recht. Ist so. Oder nicht? Doch, aber nee, da, ist so. Na, man kann es ja auch nicht wissen. Ne? Wir konnten ja auch nicht vorher ahnen, dass die WWE mal was richtig macht. Nee, ich weiß noch nicht mal so sehr, ob sie das richtig machen. Ich glaube, das war ein Zufall. Mit AJ, dass dieses so gut ist. Nee, und auch dieses ganze Crazy Chicks Gimmick. Ich glaube tatsächlich, dass das ein Zufall war. Also das wirkt auf mich halt auch nicht so, dass das jetzt feststand nach WrestleMania, dass es diesen Weg nimmt. Nee, das kann sein. So perspektivisch denkt die WWE ja sowieso nicht. Übrigens. Aber das T-Shirt von CM Punk sieht ja echt kurzfristig modelliert aus. Ja, ein bisschen kacke. Übrigens sollte Daniel Bryan das Match ja gewinnen. Das haben sie erst am Wochenende wieder umgeworfen, habe ich. Warum? Warum sie es umgeworfen haben? Ich glaube, weil sie überrascht waren von AJ oder begeistert waren von AJ und man jetzt so die Story noch weiter spinnt und keine Ahnung. Also ich denke mal, dass das der Grund ist. Hat sie ihn wieder um den Titel gebracht? Sie hat ihn ja nicht im Endeffekt um den Titel gebracht. Sie hat, im Endeffekt schon. Naja, eigentlich hat sie eher CM Punk zur Titelverteidigung verholfen. Hä? Naja, sie, weil wegen ihrer guten Leistung hat das Creative Team nochmal gedacht, nee, lassen wir so. Ja. Dann hat sie Daniel Bryan wieder um den Titel gebracht. Ach, du meinst jetzt in real life? In real life! Ah, okay, da haben wir einander vorbeigeredet. Behind the Kayfabe. Ja, aber man weiß ja nicht, wie das ausgeht. Ich denke, früher oder später wird Punk den Titel verlieren und... Ja, wobei es aber schon eine geile Reign, oder? Absolut, aber sie ist halt leider nicht auf dem Bedeutungslevel, sage ich jetzt mal, dass die er eigentlich verdient hätte. Also ich finde ihn schon ziemlich stark. Und das war übrigens auch, was ich ganz am Anfang jetzt hinaus wollte. Ich fand zum ersten Mal seit langem wieder CM Punk richtig richtig cool. Und ja, auch richtig gut, so dass ich auch aufgestanden wäre, mal geklatscht hätte. Ja. Also das muss ich sagen, er kriegt so ein bisschen langsam wieder Fahrt. Oder bekommt, ja, so ein bisschen ja, wieder Drive in die ganze Zeit. Daran, Geschichte. Dass es ihm jetzt mehr Spaß macht. Er hat ja seinen alten Kumpel dabei. Das wäre mal interessant zu wissen, ob ihm das jetzt wirklich Spaß macht. Ja, so. Müssen wir mal bei Colt Cabana, der uns immer den ersten Platz wegnimmt, ne? Können wir mal so viel braggen? Gut, aber auf sowas gebe ich ja nichts. Aber ich schon. Ich überhaupt nicht. Weil wir sind cooler als Colt Cabana. Ja, kann man sich hinten in den Arsch schieben, Platz 1 bei iTunes. Weißt du das? Kann man sich hinten und dann rühren. Ja, geh heulen. Ohne Scheiß. Geh doch heulen, Mann! So, und dann... Was haben wir denn gerade hier? Ich glaube schon, dass es ihm Bock macht, weil da hat er so einen alten Kumpel dabei und er kann ein bisschen rumlecken mit AJ und gut. Würde mich wirklich mal interessieren, aber wir werden es jetzt nicht herausfinden in dieser Sendung. Ansonsten, bei No Way Out ist bei mir der Zettel leer, weil John Cena gegen Big Show, ich weiß ja nicht. Da bin ich ja immer noch der Meinung, er hat gesagt, you are hired. Ja, es hat sich so angehört. Und kannst du mir mal erklären, die Typen, die da rauskamen, ich weiß gar nicht mehr, wer es alles war, Kofi Kingston, Zack Ryder, wer war es noch, Brodus Clay und irgendeiner war es noch. Kofi, Dings. Riley. Eli. Ey, ich stelle mir dann so vor, das ist der Main Event und dann kommen halt so 4 Undercard-Pfeifen rausgehüppelt. Und was soll mir das sagen? Also was soll dir das sagen? Was soll mir das sagen? Es hat halt gepasst, weil Big Show die ja weggehauen hat. Es hat null Impact. Ja, doch bei Ryder schon. Ach. Big Show stand ausgeflippt. Da. Guck mal, als Big Show dann an der Tür stand und Brutus Clay ihn angefleht hat, dass er jetzt rauskommen soll, damit er ihm mit dem Stuhl einen über den Kopf ziehen kann, hatte ich nie das Gefühl, dass Big Show jetzt da Angst davor hat, sondern ich habe einfach so das Gefühl gehabt, ja, der denkt sich halt, mein Gott, ich fange jetzt ja nicht jetzt hier nur mit dem auch nochmal irgendwie ein Beef an, leck mich doch einfach nur am Arsch, dann gehe ich halt da hinten raus. So. Und bei allen anderen habe ich nie gedacht, oh, das ist jetzt was Entscheidendes, aber dann lass das doch weg. Ich fand das so unnötig, das war einfach völlig unnötig, die ganze Geschichte. Kofi Kingston lasse ich dann noch gelten, weil er... Das war ja irre, wie der da hochgeklettert ist, ne? Ja, weil rasend schnell. Ja, und weil es halt auch noch ein bisschen entscheidend dann war, weil ja Show dann da runtergehagelt ist da vom Käfig. Ja. Aber sonst völlig überflüssig, scheiße und also wieder wie immer John Cena Main Event kann ich eigentlich immer abschalten die letzten 30 Minuten. Bringt mir nichts. Ja, habe ich auch nicht richtig geguckt, das Match. Und es war kein Referee irgendwie mehr anwesend, der eigentlich das Match hätte abgeleitet. Ja, wurde ja ausgenockt. Ja, aber wie kann das Match dann beendet worden sein? Von wem? Ja, merkst du was? Ja. Wer hat das Match eigentlich beendet? Little Jimmy? Nee, es war niemand da. Und das verstehe ich schon wieder auch nicht. Das ist so unlogisch. Also... Ich hoffe natürlich, dass sie nicht daraus dann noch irgendwas drehen und so John Laurinaitis wieder zurückbringen, weil das geht mir auch so auf den Sack, diese zum Schluss nochmal die ganze Geschichte, der geht mir, oh nee, ich kann es nicht mehr ertragen. Egal, scheiß drauf. MVP für dich bei No Way Out? Ach, bei No Way Out, MVP. Mhm. Also dann, du kannst doch kurz überlegen, ich nehme CM Punk. Ach so, der Dolph Ziggler, also das gibt's doch gar nicht. Dolph Ziggler, gut, dann muss ich mir für SmackDown jemand anders suchen, das war nämlich mein MVP für SmackDown. Stimmt, meine auch. Dolph Ziggler. Ja gut, pass mal auf, wenn das so, wir müssen, da fangen wir gar keinen Scheiß an, dann sind CM Punk und Dolph Ziggler für SmackDown und No Way Out unsere MVPs und fertig. Und für Raw? Für Raw, wir können ja mal ganz kurz noch auf Raw eingehen. Mick Foley war ja heute am Start. Dann nehme ich Mick Foley, weil er einfach Benefit of the Doubt mal wieder da war und ich mag ihn, den alten Knuffelbär. Gut, dann kann ich mir das auch gleich notieren. Mick Foley ist Chris' MVP bei Raw. Aber ich wollte noch kurz bei Raw was anderes loswerden. Und zwar habe ich heute gelesen, weiß nicht, ob das stimmt, dass Kevin Nash, also es wird schon stimmen, weil es war ein Twitter-Zitat, ja gesagt hat, dass er heute Nacht Raw er wird Raw runnen. Also er wird der Chef sein von Raw. Hast du es auch mitbekommen? Mm-mm. Das wäre nochmal lustig geworden, glaube ich, weil er kann ja nun wirklich richtig Feuer in so eine Veranstaltung bringen. Wer denn? Kevin Nash! Ach, Kevin Nash! Ach, das habe ich gelesen. Ich habe den Namen noch nicht gehört eben. Und ich habe, als ich das gelesen habe, gedacht, Gott sei Dank ist das nicht passiert. Ich kann nebenbei immer noch Talk of Honor. Das wäre fürchterlich gewesen, ja. Und dann, da holst du dann immer deine Sprüche. Echt, das merkt man ja, heute. Genau. Ja, also hier Foley war mit am Start. Was wir jetzt erfahren konnten, ist, dass die nächsten Wochen alle ehemaligen Raw GMs mal ihre Chance bekommen, kann man so sagen, oder? Ja, und kommt das Notebook auch wieder. Ja, wahrscheinlich das Notebook. Und war nicht auch Eric Bischoff mal Raw GM? Das ist richtig, ja. Mal sehen, ob der auch kommt. Und ich freue mich natürlich auf Stephanie, die müsste auch zurückkommen. Stephanie, das ist eine MILF. Das ist eine MILF, aber bitte. Das ist auf jeden Fall eine. Und ansonsten, ja, AJs Geschichte. Ich sag dir jetzt mal, was MILF heißt. Ja. Mother, I like to fuck. Ja. Passt schon, Chris. Passt schon mal, Stephanie, oder? Kann mich jetzt hier öffentlich dazu nicht äußern. Dann hat sich ja AJ als Kane verkleidet. Das sah auch ganz niedlich aus. Mit einer Kane-Maske um den Ring gerannt. Aber auch das war, ja, okay. Ansonsten Raw, pass auf. Der Blick war auch super, ne? Bei No Way Out, als sie rausgetragen wurde, ja, und dann noch zu CM Punk geguckt hat. Ja, das stimmt. Großartig. Das war schön. Das war schön gemacht. Was ich noch ganz kurz sagen wollte, hier bei Raw, ich habe letzte Woche, da gab es ja diese 3-Stunden-Folge, da habe ich tatsächlich wieder Hoffnung geschöpft. Weil ich dachte, okay, die 3-Stunden-Raw-Ausgabe, viele von den sogenannten Experten in den USA fanden die Folge scheiße. Ich fand sie aber solide und habe mir gedacht, okay, daraus kann man mehr machen. Und dann wurde ich wieder so enttäuscht von heute Nacht oder ja von Raw. Es war echt wieder so öde, dass ich nebenbei tatsächlich meine komplette Sendung vorbereitet habe und Hirsesmanns Match der Woche zum Beispiel auch fertig geschnitten habe und so weiter und so fort. Also es war einfach wahnsinnig, wahnsinnig öde heute wieder. Ich weiß nicht, wie dein Bauchgefühl ist, aber mir hat da nichts besonders gut gefallen. Nee, mein Bauchgefühl ist ja ähnlich wie deins. Sigler's Turn oder beziehungsweise es war ja kein ja, Turn, dass er da jetzt mit Vicky Vollen zusammen ist oder Swagger raus. Ich bin mal gespannt, ob da Swagger dann face turnt. Ich glaube, Vicky ist ein gutes Gegenbeispiel für eine MILF, ne? Das ist ein gutes Gegenbeispiel. Obwohl, da gibt's ja auch Leute, die sind richtig heiß auf sie. Das stimmt, ja. Und was ich mich gefragt habe, Del Rio hat ja ein Match gehabt gegen Santino Marella, einen Tag, nachdem er nicht bei No Way Out antreten konnte, wegen einer Gehirnerschütterung. Das ist aber dann fast schon richtig Pech, oder? Wenn's, doch, das kann ja nicht sein. Also die mussten ja dann auch irgendwie wenigstens schemenhaft das Match aufbauen, ne? Sheamus gegen Dolph Ziggler. Und wenn es dann halt immer hieß, so, na, wir sind uns nicht sicher und am Ende kann er vielleicht doch nicht Del Rio bei No Way Out antreten, dann komm, lass uns das mal lieber auf Nummer sicher machen. Lass uns Dolph Ziggler da jetzt reinhauen. So wird's gewesen sein, denke ich mal. Meinst du, das war die Überlegung? Weil ich frage mich dann, hat es dann wirklich dieses Match heute gebraucht gegen Santino Marella für einen Typen, der letzte Woche noch, sag ich mal, nicht bereit war, einen Tag zuvor ein Pay-Per-View zu... Naja, was war das für ein Match? Das ging eine Minute... Ist doch egal, du kannst ja trotzdem doof fallen. Das macht man ja nicht aus dem Grund, weil er da schnell laufen muss oder so, sondern Sicherheitsgründe. Weil wenn er nochmal auf die Rübe fällt, dann ist halt da oben absoluter Stillstand. Und das wollten sie vielleicht verhindern. Ja, stell dir mal vor, da sitzt dann der arme Del Rio im Rollstuhl und sein Spokesman ist Ricardo Rodriguez. Also, das wollen wir ja nicht sowas. Ja, Paul Heyman war großartig, übrigens mein MVP der Woche, mal wieder Paul Heyman. Lag aber jetzt nicht daran, dass er übergut war, sondern dass alles andere für mich noch schlimmer war. Unter anderem, und jetzt komme ich dann zum Schluss hier von dieser Raw-Geschichte schon, könnt ihr euch ja selber angucken. Ach übrigens, was wir auch noch ganz vergessen haben bei dieser zukünftigen Findung des neuen Raw-GMs, Teddy Long wird ja dann auch wieder einen Auftritt haben, endlich. Ja. Ja, super. Können wir uns schon drauf freuen. Aber was ich jetzt noch sagen wollte, der Schluss mit John Leonard, das Leute, also wie oft gab es jetzt in den letzten Monaten diese, du bist gefeuert und, oder darfst oder nicht mehr. Oder ich gehe mal kurz weg. Ey, es geht hier bei Extreme Rules nicht hier, ich bin jetzt erstmal weg, Kinder. Einen einzigen Tag. Nicht mal, weißt du, John Laurinaitis ist so langweilig, mir wäre nicht mal aufgefallen, wenn der heute nicht dabei gewesen wäre. Doch, mir wäre es wahrscheinlich aufgefallen, weil es jemanden gegeben oder eben keinen gegeben hätte, der jeden zweiten Satz nicht zum Happy End bringen kann. Es ist doch so ein Blödsinn. Ja, mir wäre es spätestens dann aufgefallen, wenn ich mit dir die Sendung gemacht hätte. Und Chris Jericho gibt nächste Woche sein Comeback. Ja. Nee, super, aber es ist doch völliger Schwachsinn, so eine Stipulation zu machen und dann lässt du den am nächsten Abend den Main Event bestreiten. Ja, dann kriegt er auch noch so ein riesen Spotlight, dass John Cena ihm da drei Attitude Adjustments verpasst. AAs. Ja, und sein STF zeigt und lauter so ein Scheiß. John Laurinaitis interessiert keine Sau. Ich verstehe das einfach nicht. Er hatte mal so ein bisschen Momentum um WrestleMania herum, aber nicht, weil er besonders gut war, sondern aus seiner Doofheit heraus war er lustig. Und das war auch alles. Und keiner kann diesen Menschen ertragen. Und ich schwör's dir, Chris, höchstens 2 Wochen und wir sehen ihn wieder. Ich glaub's auch. Ich glaub's auch. Mit irgendeiner hanebüchenden Ausrede. Und mit dem Schwachsinn zum Schluss, ja, habe ich dann wirklich schon wieder gar keinen Bock gehabt auf alles, was jetzt nächste Woche kommt. Es ist wirklich ärgerlich. Ja, Mick Foley ist ja jetzt bei SmackDown nochmal General Manager, ne? Ja, aber er hat ja auch nur dieses Opening-Segment bekommen bei Raw. Was war das eigentlich? Was ist der Kuckuck? Es war so unnötig wieder. Aber keine Ahnung. Warum durfte eigentlich Laurinaitis das Main Event booken? Na, er hatte das so erklärt, dass er dem Board of Directors einen Fax geschickt hat, noch als er GM war und dieses Match festgelegt hat. So. Und komisch, dass so ein gefeuerter Mitarbeiter, also ich weiß nicht, kannst du dich dann sozusagen im Nachhinein wieder reinbuchen durch so eine Aktion? Das finde ich rechtlich wahrscheinlich komisch. Rechtlich ist das vielleicht eventuell in einer kleinen Grauzone. Und vor allen Dingen unnötig, weil John Laurinaitis langweilig ist. Langweilig, langweilig, langweilig. Und dann treffen John Cena, der, oh egal, ach. Komm mal, lass die Scheiße weg. Lass uns mal kurz runterkommen. Hören Sie mal ins Match der Woche. Ja. Und gestern habe ich so gedacht, Mensch, hör mal. Ja, ganz im Gegenteil, jetzt kommen wir ja nicht runter, jetzt fliegen wir ja hoch ins Weltall, ne? So sieht's nämlich aus, weil ich sitze gestern vor meinem Rechner und denke die ganze Zeit, wo ist denn dem Hirsemann sein Match der Woche? Wo ist denn dem Hirsemann sein Match der Woche? Wo ist denn dem Hirsemann sein Match der Woche? Und dann habe ich ihn angeschrieben, ich sage, Hirsemann, wo ist denn dein Match der Woche? Und er sagt, aber wo ist denn mein Match der Woche? Ich sage, ja, Hirsemann, ich warte die ganze Zeit auf dein Match der Woche, wo ist denn dein Match der Woche? Er sagt, du, ich mein Match der Woche, weißt du überhaupt, wo ich bin? Und er sagt, nein, aber wir brauchen noch dein Match der Woche. Also schnell mal ein Mikrofon genommen und reingequatscht. Also ich kann doch gar nicht, er fliegt nämlich im Weltall. Chris, Wahnsinn, wa? Hirsemanns Match der Woche hier aus dem Weltall, bitte. Hirsemanns Match der Woche. Hirsemanns Match der Woche. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Hirsemanns Match der Woche. Und ich bin gerade unterwegs und muss deswegen schnell dieses Match der Woche von mir, den guten alten Hirsemann, @hirse95 auf Twitter, muss ich hier gerade schnell anfertigen für Cult of Personality, Talk of Personality, um dieses dann dem Ricky zu geben. So. Und bevor wir hier um den heißen Brei reden, komme ich gleich zu meinem Match der Woche, das ist von No Way Out. Ich weiß jetzt nicht, welches Datum heute ist, aber No Way Out 2012 und von da muss ich nehmen Christian gegen Cody Rhodes, denn das Match hatte irgendwie so eine Intrige für mich, denn ich wusste nicht, wer zuerst oder beziehungsweise wer den ersten Pin einschlägt, wer das Match als Champion verlässt und ja, deswegen fand ich es auch sehr gut. Bis dann, ciao. Bis morgen. Ja, Hirsemanns Match der Woche, unfassbar. Und Chris, hast du es gehört? Beim Hirsemann auf dem Raumschiff sind offensichtlich Hunde und Affen. Ich will nicht wissen, was der Hirsemann mit den Hunden und den Affen da macht. Er hat so eine Art Arche, denke ich mal, gebaut, ne? Eine Arche vielleicht hat er gebaut. Er hat eine Arche gebaut und vielleicht weiß er schon mehr. The End of the World as we know it kommt ja nächste Woche wieder. Hirsemann. Vielleicht gibt es da schon einen Zusammenhang. Man weiß es nicht. Rektal-Hirsemann nenne ich ihn jetzt nur noch. Weiß es dann auch. Man weiß es auch nicht. Du, pass mal auf, jetzt müssen wir ja vom Nico Lück, wir haben ja schon eine Frage von ihm vorgetragen und der hat dann noch zwei. Und zwar unter anderem hat er sich darauf bezogen, dass Daniel Bryan ein Interview gegeben hat mit irgendeinem New Yorker Sender. Ja. Und da hat Daniel Bryan so ein bisschen bemängelt, dass so jemand wie Tyson Kidd nicht den Push erhält, den er eigentlich verdient hätte. Ja, und ob wir das letzten Endes genauso sehen. Und was wir von Tyson natürlich halten. Naja, Ricky, wir sehen das ja wohl genauso. Absolut. Tyson Kidd ist für mich... Tyson Kidd ist für mich, würde ich fast schon sagen, der beste In-Ring-Performer der WWE. Soweit kann ich nicht gehen, sage ich dir auch, aus welchem Grund. Ich konnte es leider schon lange nicht mehr sehen. Also ja, bei NXT ist er das Öfteren. Und das gucke ich nicht. Ja, ich habe diese Woche übrigens NXT Staffel 6 startet. Yeah. Gucke ich mir an, da bin ich dabei, wirklich. Ja, klar, wenn man... Kann ich ja mein Match der Woche vom NXT machen. Kannst du machen, gerne, aber natürlich nicht bei uns. Nicht. Kannst du bei Talk of Honor einreichen. Die sind froh, wenn sie mal was Sinnvolles in der Sendung haben. Aber also bei Tyson Kidd ist es tatsächlich so, dass ich glaube, alles, was jetzt noch kommt, wird jetzt nichts Großes mehr sein. Weil der ist doch so durch, oder? Der hat ja halt auch echt kein Charisma, ne? Sind wir doch mal ehrlich. Ich finde schon. Ich habe in einer früheren Sendung gesagt, dass in Frankfurt gab es das Match Daniel Bryan, Tyson Kidd und gegen hier Justin Gabriel. Und Justin Gabriel, fand ich, hatte so ein gewisses Charisma. Es war jetzt kein John Cena oder kein The Rock. Justin Gabriel, aber nicht Tyson Kidd. Moment, jetzt komme ich ja drauf. Und ich fand das dann, als ich ihn das zweite Mal live gesehen habe, den guten Justin Gabriel, gar nicht mehr. Aber Tyson Kidd sehr wohl. Also ich finde, Tyson Kidd kann schon was rüberbringen. Vielleicht müsste man ihn einfach mal lassen. Also ich kann mir den schon auf so einen Midcard-Titel, also hallo, besser als Santino Marella ist er auf jeden Fall. Ja, das ist ja auch ein Sonderstatus. Aber ja, man könnte Tyson Kidd gut irgendwie so ein Brawler-Fighting-Gimmick geben, ne? Er ist ein unfassbar guter Performer und das sollte man dann halt auch irgendwie, ja, vielleicht zu seinem Gimmick machen irgendwie. Man sollte, das ist ja sein einziger Pluspunkt, so was er fast gegenüber allen Wrestlern hat, der WWE. Und aber sonst, da wird nichts mehr kommen, nicht mehr viel. Er wird ewig, denke ich mal, bei der WWE bleiben, weil er einfach ein überragender Wrestler ist und dann auch irgendwann mal irgendwie Trainer oder so. Ja, aber vielleicht kommt eine große Stunde ja mit der Cruiserweight-Show. Müssen wir mal abwarten. Aber was du gerade gesagt hast... Ja, aber ist das denn eine große Stunde? Wir reden jetzt davon, dass er da nicht das richtige Spotlight kriegt. Kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen. Müssen wir abwarten, ja, wie die Show... Ja, die Cruiserweight-Show wird auch dann Main-Event, ne? Irgendwie mal ein Pay-Per-View. Liegt letzten Endes natürlich auch ein bisschen an den Zuschauern. Also ich denke mir, wenn eine Show geil ist, dann spricht ja, sich das rum. Willst du das fast jetzt aufmachen? Wir haben jetzt hier die Zack Ryder-Chance und alles gehört. Und das, my ass, an den Zuschauern. Aber gut, Zack Ryder ist kein guter In-Ring-Performer. Nee, aber die Crowd will ihn und sie bekommen ihn nicht. Sie will den Entrance. Also ich erinnere dich mal an die Matches, die er zuletzt hatte. Ah. In den Matches war tot. Der Entrance. Fakt ist, sie wollen ihn und sie kriegen ihn nicht. Ja. Und das ist auch Fakt. Weil die Matches scheiße waren. Crowd will, das heißt noch lange nichts. Gebe ich dir schon recht, aber wie gesagt, wenn die Cruiserweight-Show, wenn die wirklich gut ist, und overkommt bei, keine Ahnung, beim WWE Network, wenn es das dann mal geben sollte, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das einfach mit der ganzen Internetgeschichte, wenn das dann mehr, wenn die WWE ja offensichtlich jetzt das kapiert hat, dass YouTube auch relevant ist, ja, und wenn sie dann sehen, hier, guck mal, die Cruiserweight Show wird signifikant mehr geschaut als NXT oder SmackDown, ist jetzt mal nur so dahin philosophiert, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass sie darauf reagieren. Ich sage ja auch nicht, dass es so sein wird, aber das ist vielleicht noch ein bisschen seine Chance, also für Tyson Kidd, dass da was möglich ist. Heißt was? Mal gar nichts, aber könnte. Ja, nee, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Da würde er echt gut reinpassen. Und ich kann mir auch vorstellen, warum soll er nicht mal zu Ring of Honor gehen? Warum soll er nicht sagen, komm, scheiß drauf. Komm, Alter, das kannst du nicht machen. Wieso? Ja. Nee, kannst du nicht machen, Alter, mal ganz im Ernst. Er hat doch, denke ich mal, ein okayes Leben, ne? Er wird ja nicht schlecht verdienen da. Ja, ich glaube eben, dass die gar nicht so viel verdienen, diese Undercard. Er ist immer on the road bei jeder Hausshow in einem Match, da kriegt er schon gut Kohle. Ich habe mal was von $250 gehört für die Jungs, die da unten so rumschwirren. Also nicht pro Monat, pro Auftritt. Pro Auftritt? Ja. Das glaube ich nicht. Habe ich mal gehört, aber ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt nicht, kann auch sein, dass ich das verwechselt habe mit den TNA-Dieven. Oder Knockouts. Ich glaube, so war es. Ich glaube, die Knockouts bei TNA hatten $250. Ja, irgendwas ist mir da. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Nee, ich möchte mich darauf auch nicht festlegen jetzt. Aber ich könnte mir schon vorstellen, guck mal, er ist ja in einer gewissen Hinsicht, oder was heißt in einer gewissen Hinsicht, er ist ein Leistungssportler. Und er weiß, dass er gut ist. Nicht nur, weil er sich selber das immer einredet. Ja, er weiß, dass er gut ist. Ja, und er hat zur WWE geschafft. Mehr geht nicht. Mehr Kohle kann er mit seiner Leistung nicht machen. Ja, dann frag mal Colt Cabana. Sein größter Traum war, zur WWE zu gehen. Und das hat er auch geschafft. Aber dieses Scotty Goldman-Ding war auch schlecht. Ja, okay, sie haben es ihm irgendwie angeklatscht, klatscht das Gimmick, aber... Ja, aber darum geht's ja ganz genau. Das Tyson Kidd-Ding ist auch scheiße. Und ich könnte mir vorstellen, wenn du einen Colt Cabana jetzt fragst, sagt er, ja, okay, WWE ist schon cool, aber ich bin, glaube ich, ganz zufrieden, dass ich in den Indies bin ich sowas wie ein Superstar, ist er ja. Und ich glaube, dass er damit auch ganz gut leben kann. Also ich persönlich würde sowas nicht ausschließen, weil für Tyson Kidd sehe ich aktuell irgendwie wirklich wenig am Horizont, was ja, was höchstens WWE halt in der Tag Team Division. Und aber selbst da haben sie... Ich würde ihm jetzt nicht raten, hier wegzugehen. Das wäre ja doof. Ich finde, der kann nur gewinnen. Der kann nur gewinnen, auch finanziell. Finanziell, was heißt natürlich nicht, vermute ich nicht finanziell, aber es könnte sein, dass er sich hinten raus auszahlt. Denn, also... Wenn was ist denn hinten raus bei dir? Was ist denn das Ende dann wenn er bei den Indies der Megastar wird? Es heißt ja nicht, dass er nie wieder zur WWE danach kann. Ach komm. Meinst du, er kann sich da irgendwie ein bisschen weiterentwickeln? Davon wächst er auch nicht 30 Zentimeter. Darum geht's ja. Sind wir doch mal ehrlich. Ja, dann frag mal Daniel Bryan. Da hieß es auch immer, er wird's nie schaffen. Ich meine, das Problem ist, er ist jetzt... Kidd ist noch ein bisschen kleiner. Ja, gut, aber Tyson Kidd ist jetzt im Rad gefangen. Er ist jetzt ja in der WWE gefangen. Wenn Tyson Kidd rauskommt, jeder weiß, der wird das Match verlieren. Keiner beachtet ihn da mehr. Und das, was ihm jetzt helfen könnte, wäre vielleicht einfach mal nicht mehr bei der WWE zu sein und sich einfach wieder eine Fanbase, vielleicht in den Indies, oder TNA ist mit Sicherheit auch nicht der schlechteste Kandidat, sich da dann einfach wieder eine Fanbase erstmal zu erarbeiten und zu beweisen, was er eigentlich kann, weil ich glaube, das wissen ganz, ganz viele nicht. Und in der WWE wird er diese... Ich glaube schon, dass die WWE das weiß. Die WWE ja, aber nicht die Zuschauer. Nee. Und bei den meisten Zuschauern wird er den Status das haben. Das weiß halt die Handvoll wie wir so, die... Ja, deswegen gib ihm doch mal... Ich könnte mir gut vorstellen, gib ihm mal 2 Jahre raus von der WWE, lass ihn eine Zeit lang mal wieder nach Japan gehen, dann vielleicht Ring of Honor, Dragon Gate USA, irgendwie sowas in der Richtung. Und dann siehst du ja schon, wie die Indies den annehmen. Also das stellt sich schon heraus, ob jemand da in der Richtung Talent hat. Und wenn es dann nicht klappt, ja, dann hat es halt nicht geklappt. Aber ich glaube nicht, dass... Ja, du fixst dich aber auch zu sehr bei den Indies. Die WWE hat ja nicht ohne Grund diese Richtlinien, dass du halt Moves nicht machst, die dir irgendwie großartig schaden. Zwingt dich keiner dazu. Das ist deine Entscheidung. Wenn du wie die Briscoes ungeschützte Stuhlschläge auf den Kopf nehmen willst, ja, dann ist es halt dein Scheißproblem. Aber keiner zwingt dich dazu. Frag mal Lance Storm. Ja, dann fahr doch mal hier deinen PG-Style. Ja, dann frag doch mal Lance Storm. Kriegt der einen Stuhl auf den Kopf? Darum geht's doch nicht. Aber doch. Lance Storm macht auch schon, der hat bei Borderline-Syndrom. Ja. Da hat er auch krasse Scheiße gezeigt. Aber er hat nicht einmal... Würdest du bei der WWE auch nicht so sehen. Was zum Beispiel? Ich höre dich gerade nicht. Mein Flieg gerade vorbei. Was zum Beispiel? Was hat er gemacht, was du bei der WWE nicht sehen würdest? So, warte, gleich höre ich dich wieder. Jetzt höre ich dich wieder. Ja, was hat er bei Border Wars gemacht, was du bei der WWE nicht sehen würdest? Hat er da nicht diesen Corkscrew gezeigt? Was ist das? Kenn mich nicht aus. Ich gucke WWE, ich kenne keine Moves. Vom Top Rope, wie soll ich denn den erklären, so eine Schraube? So eine Schraube vom... Ja, zum Dreier. So ein ja, okay, aber das ist ja kein Move, in dem du dich zwangsläufig irgendwie verletzt oder so. Ja. Das kann dir ja genauso gut passieren bei einem Close-Line, ja, wenn Ryback den... Ja, Lance Storm hat wesentlich da nur Mat Wrestling gezeigt, aber... Nein, es geht mir ja, pass auf, um was es mir geht. Klar... Viele haben die Einstellung in den Indies, es muss besonders spektakulär sein und es muss immer noch eine Schippe drüber sein. Aber das finde ich gar nicht, weil die richtig geilen Matches waren eben nicht so. Also natürlich gibt es auch Matches, die geil waren und die ziemlich stiff waren und alles drum und dran. Stiff darf ich ja nicht mehr sagen. Deswegen sage ich, nein, das lassen wir jetzt. Aber ich finde, es gibt viele, viele gute Matches, die auf einem harten Niveau waren, aber definitiv nicht zu hart, dass man sie nicht in der WWE hätte auch zeigen können. Also ich, wie gesagt, man darf das jetzt nicht falsch verstehen. Ich sag nicht, dass er weggehen muss. Aber ich glaube, er hat jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder er geht und versucht sein Glück woanders oder und kann dann irgendwann wieder zurück und hat ein besseres Standing. Oder er wird für immer dieses Jobber-Dasein fristen müssen. Das sind die zwei Sachen, er ist ja gerade dabei, so ein bisschen dieses Jobber-Dasein leicht abzuschütteln. Ich weiß, er verliert auch bei NXT. Pass mal auf, Chris. Wir gucken jetzt mal. Ja, guck mal dann seine Match-Results an, genau. Bei NXT kannst du dann bitte gucken, dass er da nicht jedes Match verliert, zum Beispiel. Ja, pass mal auf, ist gar kein Problem. Wir gucken jetzt mal Tyson Kidd. Weil letzten Endes ist das auch, was zählt. Und selbst wenn du nicht jedes Match siehst, aber du bekommst so einen Eindruck vom Wrestler, wenn er alle 3 Wochen verliert, dann hast du das trotzdem im Hinterkopf. Auch wenn du nicht genau weißt, der hat da und da verloren. Aber du hast irgendwie so im Hinterkopf, das ist ein Jobber. Und genau das habe ich bei Tyson Kidd aktuell. So, jetzt schauen wir mal. Tyson... pass auf. Ja. Der lädt halt langsam. Was soll ich denn machen? Jahresbilanz? Ja, ich hab's hier auch gerade. Ja, es sieht aber tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Hätte ich jetzt viel, viel schlimmer gedacht. 25 Siege, 37 Niederlagen. Besser als Ziggler. Ja. Also, und die wie gesagt, er gewinnt viele Matches bei NXT. Ja, ich weiß genau, Ricky, dich interessiert diese Scheiß-Show nicht, aber... Moment mal, ich habe nicht gesagt... Da wird er auch immer gut abgefeiert, muss man sagen. Ich habe nicht gesagt, Scheiß-Show. Dich interessiert die Sendung nicht, aber ich gucke die des Öfteren, ich gucke die eigentlich jede Woche und da gewinnt er schon oft und da wird er auch abgefeiert. Ich bin tatsächlich wahnsinnig jetzt gerade überrascht, dass der so ein gutes Niederlage-Siegverhältnis hat. Also, das hätte ich jetzt viel schlimmer gedacht. Kann man jetzt auch fast sagen, ich hatte recht? Was war jetzt genau dein Punkt? Nochmal, sag mal genau. Dass er gerade das abschüttelt, dieses Loser-Gimmick. Ach so, okay, ja gut, wird sich dann zeigen, klar. Es wäre natürlich mal schön, wenn er bei SmackDown mal wenigstens ein längeres Match bestreiten dürfte und das dann verliert. Ja, dann hat er natürlich bei SmackDown wieder so einen scheiß Sendau-Scheiß. Ja, das ist halt dann wieder das und das ist das, was die Masse dann sieht. Guck mal, ja, das ist auch, deswegen habe ich den Eindruck, klar, gebe ich dir recht, wenn du jetzt NXT siehst, er gewinnt da, ähnlich wie, denke ich mal, Justin Gabriel vor WrestleMania bei NXT relativ gut ankam. Ja, aber es hat halt null Auswirkungen auf die Shows, weil da wird er halt dann doch wieder wie ein Idiot dargestellt. Aber gut, ich gebe dir das, aber ich bin der Meinung, Tyson Kidd sollte irgendwie mal weg. Und wenn's nur ein halbes Jahr ist, aber ich glaube, es kann ihm nicht schaden. Aber gut, wir werden sehen. Ja, Pausen können generell einigen Leuten da nicht schaden. Ja, zum Beispiel The Miz. Mal sehen, was da noch kommt. Dann hat der Nico noch wissen wollen, es gibt ja aktuell die Gerüchte, dass John Cena mit Hinblick auf, was war das, Night of Champions? In seiner Heimatstadt, yada, yada, yada. Dass er halt wieder da im Title Picture ist und dann da vielleicht WWE-Champion werden könnte oder wird. Und hat Nico gesagt, glaubt ihr diese News und was wir zu dieser Katastrophe sagen, wenn die eintritt? Ja, also definitiv wird es so sein, dass in seiner Boston, ne, Boston, Massachusetts, kommt da ja, glaube ich, her. Das ist ja klar, dass er da im Main Event sein wird in seiner Heimatstadt. Das zieht nochmal und das wird es auch eine gute Stimmung geben, denke ich mal. Wobei auch die da in seiner Heimatstadt immer sehr zwiegespalten ist. Ja. Aber ich kann mir auch wirklich gut vorstellen, dass er den Titel da holt, weil dann hast du halt immer dieses Bild, wenn du auf irgendwelchen Highlight-Clips nochmal den Titelgewinn zeigen willst, dass die Crowd ausrastet, weil es halt seine fucking Heimatstadt ist und dann kannst du ja der Welt zeigen, Alter, guck mal, die rasten aus, wenn der tolle John Cena Champion wird. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass er den Titel holt. Weißt du, wie ich das meine? Ich weiß absolut, wie du es meinst. Ich persönlich würde es auch nicht als Katastrophe sehen, absolut nicht. Ich sehe das als Katastrophe. Ja, pass mal auf, ich bin der Erste, der sagt, hier, gibt's John Cena den Titel. Bin ich der Allererste, der das sagt. Ja, weil, ja, wir sagen das ja schon des Öfteren oder seit Wochen schon, dass du dem Titel den geben sollst, dem du es echt zutraust oder dem du vertraust. Dein Mann im Main Event. Und das ist ja, John dein Cena. Mann im Main Event, das ist nun mal Cena und... Der soll verfickt nochmal den Titel tragen. Und der soll beide Titel von mir aus tragen, weil alle anderen sind eh nur Idioten an seiner Seite. Ich finde dieses Streak aber so aberwitzig, dass es so lange kein WWE-Titelmatch mehr im Main Event von einem Pay-Per-View gab. Das finde ich, sollte man jetzt noch ein bisschen länger durchziehen, weil es so absurd ist. Ja, also SummerSlam gehe ich fest davon aus, dass nicht der Titel im Main Event steht. Dann hätten wir jetzt da nur ist noch Triple H, Brock Lesnar. Jetzt haben wir nur noch Money in the Bank als Möglichkeit. Und da würde ich fast wetten, dass ein Money in the Bank Match vielleicht sogar dann im Main Event steht. Nee, glaube ich nicht. Stimmt, eins wird ein Opener, eins in der Mitte und dann irgendwann mit John Cena. Dann gibt's Cena im Main Event. Ja, irgendwas, ein Redesegment mit John Cena. Machen und John Laurinaitis. Ja, super. Genau, so eine Debatte wie damals vor, hier, was war das? Elimination Chamber. Ja, super. Mit so einem Pult und ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja, jetzt haben wir wieder eine Idee gebracht. Nee, aber und der Redensführer ist David Otunga. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, John Cena muss so schnell wie möglich den Titel bekommen und ich bin auch der Meinung, dass die Titel endlich zusammengeführt werden müssten und zwar auch die Midcard-Titel. Aber lass uns das ein anderes Mal diskutieren. Das ist halt das House-Show-Ding, ne? Was fandst du? Ja, okay. Fandst du es eigentlich, dass ich auch und Durst, ich lass dich jetzt gleich reden und hör dir nicht zu, weil ich mir da was zum Trinken hol. Wie fandst du eigentlich, nur was zu essen? Dass Ric Flair was, wie bitte? Dass Ric Flair entlassen wurde, dann aber noch angekündigt wurde für House-Shows und die TNA dann behauptet hat, er würde no-showen. Ist auch interessant, oder? Hast du das mitbekommen? Das habe ich wohl dann anders verstanden. Ja, aber ich habe die News auch in Englisch gelesen, habe die dann wohl anders verstanden. Sag mal, wie du es verstanden hast. Vielleicht bist du ja falsch verstanden. Also ich habe das so falsch verstanden, dass er jetzt entlassen wird, aufgrund dessen, dass er genoshowt hat. Nee, er wurde Anfang Mai bereits entlassen. Ich weiß nicht, 10., 11. Mai irgendwo da. Er wurde bei der letzten Gut-Check-Ausgabe das letzte Mal gesehen. War das 11. Mai oder was? Weiß ich doch nicht. Also irgendwas um dem Scheiß rum. Da wurde der entlassen und danach trat er ja nicht mehr bei House-Shows an. Logisch, war er entlassen. Und dann gab es ja von TNA die Aussage, dass Ric Flair no-showed. Ja, ist ja Quatsch. Ist völlig aberwitzig, was da manchmal so hinter den Kulissen abgeht. Ja, das ist fucking TNA, fickt euch. Oder wir haben es nicht verstanden. Kann natürlich auch noch sein. Obwohl, ey, TNA fickt euch mal. Also das ist definitiv aktuell das bessere Wrestling-Programm. Ja, es ist das bessere Produkt, ja. Da haben wir uns... noch ein WWE-Fanboy. Da haben wir uns auf die falsche Seite geschlagen, glaube ich. Ja, ey, ich bin damit groß geworden. Das kriegst du jetzt nicht mehr so schnell raus. Das Blatt wird sich schon nochmal wieder wenden. Gut, Chris, wir sind fast durch. Ganz kurz noch MVP der Woche. Ihr habt es mitbekommen. Diesmal sind 5 Leute zur Wahl. Mick Foley, Paul Heyman, nee, sind 4. CM Punk, Dolph Ziggler, Mick Foley und Paul Heyman. Ja, genau, weil wir ja 3-mal Dolph Ziggler nominiert haben. Ja. 3-mal! Wow! Wow! Wow Holland, kennst du den? Gründer vom CCC, könnt ihr euch mal durchlesen, großartig. Und dann haben wir natürlich auch noch gewotet, MVP der letzten Woche, zur Wahl standen Vince McMahon, Christian, Sin Cara und gewonnen hat... Na? Manu Thiele Official. Manu Thiele Official, unser MVP der Woche. Nicht schlecht. Machen wir natürlich eine Urkunde fertig. Kannst du dir ausdrucken, Manu? Und oder was weiß ich. Natürlich vorher aber noch schreiben, die Urkunde. Genau, und kannst dann dieselbe Urkunde dann auch nochmal machen und uns schicken. Würde mich jedenfalls nicht wundern. Und natürlich ja, als und Hintergrund... Und natürlich deinen sieben Fakern, die dir nachstalken. Genau. Oder mit deinen eigenen Profile kannst du dich jetzt dann das alles schön... Also, ihr wisst schon. MVP des Monats läuft noch. Und zwar bis nächste Woche oder was? Was ist denn heute Montag? Nee, da sind ja Eve, die es überhaupt nicht mehr gibt aktuell. Was mit der ist, weiß auch keiner. Big Show, Paul Heyman und Daniel Bryan nominiert. Also da könnt ihr auch noch weiter voten. cultofpersonality.de, da dann rechts klicken. Eine Idee. Ja? Chris, du musst dir einfach nur sagen, die Idee. Ja, denk doch mal nach. Nee. Eve gibt es nicht mehr, nachdem sie MVP geworden ist. Ach, dass der Thiele dann auch, ja gut. Und der macht ja auch eine No-Show. Ja, aber der ist ja unrelevant. Der ist ja einfach nur unrelevant. Von daher ist überhaupt. Wie bitte? Der ist unrelevant. Es wird nicht auffallen, ob er da ist oder nicht. Also von daher scheiß drauf. Dann darf ich mich noch. Donnerstag, klar. Donnerstag, 4 Ecken, 2 Elfer, steht? Steht. Super. Dann könnt ihr weiter spenden für Seid. Ihr habt vielleicht bei Moonsault gesehen, die ganzen Geschenke, die da mittlerweile eingetroffen sind. Wenn da von uns Hörer auch was gespendet haben, schon mal vielen, vielen Dank. Heute hat der Matze von The Voice vs. The Brain 5 Euro gespendet. Und Leute, ey, wenn der Matze 5 Euro spenden kann, das ist wirklich die Wurst der Würste. Ja, also Matze, der würde mich nicht wundern, wenn der die Mettwurst zweimal isst. Wenn der 5 Euro auf die Reihe kriegt, dann schafft ihr das auch. Geht einfach cultofpersonality.de, unterstützt uns und da gibt's einen PayPal-Spenden-Button und dann lasst doch da meinen 1 Euro rüberwachsen. Wir spenden den ganzen Mist, stocken das auch noch auf, spenden das den ganzen scheiß Kohle-Dreck da an strahlemännchen.de, da, weil die wissen definitiv Besseres damit anzufangen als wir mit dem Geld. Echt, ihr ganzen Snobs. Ihr Penner. So, ihr reißt dann euch eure dicken Bäuche und gebt nichts ab. Dann, Countdown-Show war ja am Wochenende und da habe ich festgestellt, ich brauche dringend einen zweiten Mann an meiner Seite. Das wird Dennis von Reds werden. Der wird mit mir in Zukunft die... Können wir aus dem Feiern gar nicht mehr raus hier. Absolut. Das gibt's ja gar nicht. Der wird mit mir in Zukunft die Countdown-Shows moderieren, so dass ich mich mehr auf den Chat und aufs Reinstellen von Leuten konzentrieren kann. Ja, morgen. Bin gleich fertig. Dann Twitter, CEO Personality, alle uns folgen. Facebook.com/ Was ist das denn alles jetzt hier? Ach so, vom Kindergarten. Was denn? Was denn vom Kindergarten? Von ihrem Kindergarten. Der ganze Kindergarten ist da. Hallo Kinder, sag mal hallo. Hallo. Sag mal Dieter. Schön. Also facebook.com/ Jetzt ist gar nicht mehr so lustig jetzt, wo sie es macht, ne? Ja, ja. facebook.com/cultofpersonality.de im Cybot kommentieren, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas uns mitteilen wollt. Cult of Personality Podcast. Mia, ja. Möchtest du mal sagen, hallo Hirsemann? Okay. Also. Cyborg kommentieren, Fragen an cultofpersonalitypodcast@gmail.com. Bei YouTube sind wir. CEO Personality. Und jetzt kommt's, Chris, ganz wichtig, bei iTunes. Bitte, bitte, bitte. Ab jetzt uns nicht mehr bewerten. Wir sind nicht mehr drauf angewiesen. Das sind Almosen, die haben wir nicht nötig. Bewerten. Wie haben wir denn? Keine Ahnung. Ist mir völlig Latte. Bitte, bitte bewertet uns nicht mehr. Nicht mehr bewerten. Danke. Nicht mehr bei iTunes bewerten. Ganz wichtig. Danke. Nico, möchtest du noch jemanden grüßen? Weißt du, warum ich das jetzt gesagt habe? Weil unter meinem letzten Punkt steht, Nico Lück stellt Fragen. Entschuldigung, Dennis. Möchtest du noch jemanden grüßen? Dann sind wir durch. Ich sag danke und wir hören uns wieder am Samstag zur großen Diskussionsrunde hier bei Cult of Personality. Official. Bis dann. Tschüss.